WDR 3 Hörspiel. Hier ist Dominik Josic. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder falls Sie schon länger am Radio kleben, herzlich willkommen zurück. Unser Programm sieht heute wie folgt aus. Wir haben ein weiteres Hörspiel aus unserer Reihe Social Network für Sie im Angebot. Und falls Sie an der einen oder anderen Stelle was anderes gelesen haben sollten, richtig ist, dass Sie gleich das Stück Nick's Baby hören werden. Eine Geschichte, die verdeutlicht, wie schnell sich Gerüchte im Netz verselbstständigen können. Egal, ob was dran ist oder nicht, das Gerücht ist auf jeden Fall immer schneller als die Wahrheit. Da besteht keine Chance mehr zum Einholen. Und in diesem Fall geht es um ein Gerücht, um eine Fake News aus dem privaten Bereich. Nick wird von seiner Social Media Community ein Kind angedichtet, das er gar nicht hat. Und die Krux an diesem Gerücht ist, es könnte ihm nützlich sein, dieses Kind. Die Frage ist also, soll er den Irrtum aufklären oder lieber mitspielen? Die Antwort erfahren Sie in den nächsten knapp 25 Minuten. Hören Sie also jetzt Nick's Baby von Maya Dasgupta, Regie Marc Ginzler. Connected. Wie Nick zu einem Kind kommt und sich entscheidet, es zu behalten. Ah, zack, 3 Likes mehr. Bestätigen, bestätigen. Freundschaftsanfrage immer bestätigen. Hä? Es müssten 300 sein, warum sind es 299? Hat mich da jemand entfreundet? Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute, Nick. Wie? Der hat auch Geburtstag? Na, meinetwegen. Hey, mein Bester. Alles Gute, dein Nick. Newsfeed. Petition gegen den Bundestag. Gegen den gesamten? Nee, löschen. Das gibt's ja nicht. 6 Kommentare zu einem Bild von mir? Ist ja cool. Welches Bild ist denn das? Glückwunsch, Nick, das wusste ich noch gar nicht. Ach was. Warum hast du das geheim gehalten? Geheim? Steht dir gut, der Kleine. Dann sehen wir ihn mal live. Gratulation, auch aus der Schweiz. Noch einer. Schöne Frau, schönes Kind. Schön gemacht, Nick. Was soll denn das? Das ist mein Patenkind, das ist vom letzten Wochenende. Wie kommt das Foto dahin? Hat Lilith das? Ah ja. Lilith hat es auf meiner Timeline gepostet. Ich freue mich so für dich. Gratuliere. Sweet. Congratulations. Leute, ich... Kommt ganz nach dir. Das ist nicht mein Kind. Habe ich das gerade gesagt oder habe ich das geschrieben? Ich schreibe das jetzt. Sofort. Ich habe gar keinen... Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Die freuen sich alle so. Freuen die sich wirklich? Danke. Habe ich gerade Danke geschrieben? Ja, ich kann es ja morgen richtigstellen und heute erstmal genießen. Quatsch, Nick, was gibt's denn da zu genießen? Löschen. Löschen. Jetzt. Mensch, Nick, Schulterklopf. Wie schön für deine Eltern. Meine Eltern? Meine Eltern? Hallo, das ist Nix AB. Habt ihr mir nichts zu sagen? Dann nix wie raus aus der Leitung. Ansonsten einfach sprechen nach dem Piep. Nick? Nick, hier ist die Mama. Du, also gerade hat deine Cousine angerufen. Oh, ich bin ganz... Ich weiß gar nicht, was ich... Es ist... Also, bitte sag mir, bin ich wirklich Oma? Hör mal, warum hast du denn das vor aller Welt geheim gehalten? Man muss doch heutzutage nicht verheiratet sein. Also, du, Papa und ich, wir sind nicht böse, ha? Bitte ruf an. Oh, das ist so toll. So toll ist das. Und wir könnten übernächstes Wochenende kommen. Oh nein. So, Bild gelöscht. Mama? Nick, mein Schatz. Du, Mama, ich muss dir sagen... Ach, ich freue mich. Nee, hör mal, es ist... Du, das freut mich, dass du dich... Aber ich freue mich wahnsinnig. Mama, ich muss dir leider... Aber was ist los? Ist das Kind behindert? Nein, es ist nicht behindert. Mama, kannst du mir bitte ganz kurz... Ich habe einen Schrecken bekommen. Mama, es freut mich, dass du dich freust. Dem Kind geht's gut, der Mutter auch. Ja, wir sind alle drei wohlauf. Aber wir sind gerade nicht zu sprechen. Nein, auch nicht für dich. Nick? Mama, bitte verstehe, dass ich jetzt eine eigene Familie habe. Oh Gott. Neue Nachrichten? Aber das Bild ist doch weg! Fuck! Hey Nick, ich hab gehört, du bist Vater geworden! Gratuliere, Alter! Was? Da wurde mir heute was Schönes von dir geteilt. Smile. Freut mich für dich. Schade, dass es mit uns damals nicht geklappt hat. Schön, dass du jetzt auch Kinder hast. Meine sind schon 5 und 7. Ex-Freundinnen haben dieses Bild bekommen? Das jetzt nicht wahr, oder? Von wem denn bitte? Nick, sei mir nicht böse. Detlef. Deine Ex war da, als ich gerade online war, sie hat dein Bild gesehen und mich gebeten, es ihr in einer Nachricht zu schicken. Ich hoffe, das war okay. Ich meine, öffentlich ist ja öffentlich, auch wenn ihr nicht befreundet seid. Fuck, oder? Fuck. Jetzt hast du deinen Samen doch ergebnisorientiert weitergegeben. Jetzt nicht noch die ganzen Nerds, bitte nicht. Freut mich, Alter. Was mache ich? Liebe Leute, das war ein April-Scherz. Im Juni. Nee, das geht nicht. Liebe Leute, das war ein Missver... Clara chattet mich an. Das ist nicht dein Ernst, oder? Erst die Abfuhr beim Elternmagazin und jetzt... Nick, du sollst sofort im Büro anrufen. Es geht um diesen Job. Den Job? Den Job, für den ich nicht in Frage kam, weil man Eltern fördern wollte? Das ist nicht euer Ernst. Alles klar, Clara. Das musste sein. Ah, wo ist denn das Bild? Oh, Timeline der Mutter, da ist es doch bestimmt auch. Ja, da ist es. Also gut, teilen. Liebe Leute, ich freue mich wirklich sehr. Danke für eure lieben Kommentare. Euer Vater Nick. Wie Nick herausfindet, dass er sich in Elternzeit befindet. Für unsere Beiträge ist es wichtig, dass sie von Insidern geschrieben werden. Ja, jetzt bin ich einer. Nick, du sollst sofort im Büro anrufen. Es geht um diesen Job. Oh, Gruppenchat. Die Firma findet einen überall. Danke. Ich habe dir alles angelegt, was du brauchst. Hier der Rückblick auf die Schwangerschaft, hier wie der Alltag mit Baby so abläuft, hier wie du dich als Mann verändert hast. Wie ich mich als Mann verändert habe? Nick, es hat ja keiner, ausgerechnet dir, Nick, das zugetraut. Ja. Nick, du giltst ja schon als, wie soll ich sagen, extrem unabhängig. Mhm. Einer, der den Mount Everest besteigt, Nick. Mhm. Aber für den Frauen eigentlich kein Thema sind. Nick, das ist doch interessant. Die Domestizierung, nicht falsch verstehen, Nick, mhm, des Bergsteigers. Statt Berge besteigt er nun Frauen. Entschuldige. Ja. Statt in Bergen eine Herausforderung zu sehen, sieht er sie nun im Erklimmen der Windelberge. Denn selbst ist der Mann, Nick. Ja. Sowas lesen vor allem die Leserinnen gern. Ja. Nick, du bist der neue Mann. Elternzeit. Aber ich gehe nicht in Elternzeit. Ich arbeite ja weiterhin, wie du siehst. Von zu Hause aus, Nick. Von zu Hause aus. Lässt sich als Elternzeit verkaufen. Was steht da oben? Elternzeit. Die Überschrift, so hat die Redaktion deinen Blog genannt. Aber daran stimmt ja gar nichts. Ich gehe nicht... Die Mutter ist zu Hause. Andersherum klingt es besser. Aber andersrum ist es nicht wahr. Nick. Okay. Ich schreibe euch den Rückblick auf die Schwangerschaft. Wie Nick sich vorstellt, wie er sich vorstellt, wie sich Schwangersein für einen Mann anfühlt. Aus der Sicht des Mannes, wie versprochen, die letzten 9 Monate. Für mich war es ein Dreiteiler. Die ersten 3 Monate überwog die Überraschung. Die nächsten 3 Monate das Wachsamsein. Die letzten 3 Monate Vorfreude. Überraschung, Wachsamkeit, Vorfreude. An euch Väter, habt ihr das ähnlich erlebt? Ich bin jetzt 15 Minuten für euch online und im Forum-Chat. Nick, wie du das beschreibst, das trifft den Nagel auf den Kopf. War bei mir ganz genauso. Erst dieses große Gefühl, ich werde Vater. Ist das zu fassen? Ging dann über in, ist sie genug? Geht es ihr gut? Wird das Kind gesund sein? Dann irgendwann nur noch, wann ist es endlich soweit? Ja, dieses große Gefühl. Was war denn dein erster Gedanke, als gehört hast, dass du Vater wirst? Ehrlich? Ja. Ich wollte mich verkriechen. Ich dachte, ich bin der Verantwortung nicht gewachsen, aber nun, ja, Nun kriege ich es ganz gut hin. Keine Freude, Acke. Doch, natürlich. Ich bin wie ein Verrückter ums Haus gerannt. Das andere kam erst später, als ich geduscht hatte, weil ich so durchgeschwitzt war vom ums Haus rennen. Ich war so außer mir. Ich habe erst mal eine Flasche Schnaps geleert. Ist eigentlich eine gute Idee. Liebe Väter, was war eure Reaktion, als ihr vom Vaterwerden erfuhrt? Die schönste Antwort wird ausgewählt von werdenden Müttern. Schreibt uns und gewinnt eventuell ein Paket Babywindeln. Wie Nick die Pflichten einer jungen Online-Familie mit journalistischem Hintergrund kennenlernt. Nick, gibt's noch Fotos? Du bist so geizig. Wie sieht denn der Kleine jetzt aus? Wie geht's denn der Mutter? Und wie findet die Mutter, dass du über die Schwangerschaft postest? Als moderne Frau hat sie damit kein Problem. Der Mann ist ja sozusagen auch schwanger gewesen. Und Fotos? Wir stehen gar nicht so auf Fotos. Wie, ihr steht nicht auf Fotos? Vielleicht passt es meinem Sohn ja nicht. Naja, dass er sich irgendwann im Netz findet, in einem Alter, in dem wir ihn noch gar nicht fragen konnten. Das ist aber wirklich sehr sensibel gedacht. Gefällt mir. Lol. Nick, ich bin's. Hallo. Nick, wir haben uns gedacht, also Nick, ich mach's kurz. Fotos. Fotos, Fotos, Fotos, Fotos. Wie bitte? Das geht nicht, dass du ohne Fotos bloggst. Ein Statement. Aber es gefällt doch. Einem, Nick. Einem. Aber es weiß doch jeder. Fotos, Nick. Hm. Fotos. Ein Bild sagt mehr als 1000 Sätze, auch von der Frau, Nick. Die ist sehr fotoscheu. Nicht fotogen? Nee, sie ist scheu. Scheu war gestern, Nick. Die Leute wollen was sehen. Zeig's ihnen, Mann. Ihr seid jetzt repräsentativ einer jungen Online-Familie. Mit journalistischem Hintergrund. Ich dachte mal, das heißt Migrationshintergrund. Witzig wie immer, Nick. Witzig wie... Hat die Mutter des Kindes den etwa... Nein. Schade, Nick. Na gut, ich sag's mal so. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Nick. Ihr seid populär. Weißt du eigentlich, wie deine Klickzahlen sind? Oder guckst du da gar nicht drauf? Klickzahlen, Nick. Klickzahlen. Da guckst du nicht drauf, Nick, was? Und dein Twitter-Account? Weißt du, wie viele Follower du hast? Nee, momentan mühe ich mich noch eher mit den Inhalten. Inhalte, Nick, sind klar, Nick, wichtig. Aber bei dir ist der Content die Verpackung. Das ist ja das Gute, Nick. Deshalb funktioniert's ja, Nick. Und du, Nick, nicht so schüchtern. Poste auch ruhig mal was Ekliges. Was Ekliges? Ja, Nick. Volle Babywindeln oder so. Zeig uns ein bisschen Scheiße, Nick. Bisschen Pups, bisschen Spucke. Es lebt doch, Nick. Ihr lebt das doch gerade. Aber ich sollte doch Texte schreiben. Boah, ist zu sehr Bleiwüste, Nick. Zu sehr Bleiwüste. Aber du sagtest doch gerade, die Leute folgen mir. Es könnten noch mehr sein, Nick. Viel mehr. Also, morgen wollen wir Babyhaut sehen, okay? Okay. Wie Nick sich Babywindeln besorgt. Hallo Linda, bist du zu Hause? Geh doch ran, bitte. Hier ist Nick, du. Ich müsste dringend was mit dir... Also könnte ich heute vorbeikommen? Ruf mich mal bitte zurück, ja? Ciao. Maria? Maria, hallo, hier ist Nick. Wenn du das abhörst, dann ruf mich bitte zurück, ja? Ciao. Nicole, hi, du, hier ist Nick. Ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet, aber du, es wäre total nett, wenn du... Du, ich brauche dringend Babywindeln. Ja, benutzte. Dürfte ich mal vorbeikommen bei dir und welche abholen? Nick? Schön von dir zu hören. Sag mal, hast du völlig den Verstand verloren? Benutzte was? Babywindeln? Wieso? Bist jetzt auch noch pervers. Psycho. Dann muss ich wohl anders ran. Oh. Babywindeln-Fetisch? Ist mir neu. Aber ich kann helfen. Bin froh, wenn die Dinger verschwinden. Wann holst du sie ab? Bitte? Das mit den Windeln, das ist eine Sache. Aber ein Babyhintern fotografieren? Wer bist du? Edatis großer Bruder? Nein. Die Mutter ist gerade im Ausland und das Kind ist krank geworden. Und jetzt im Krankenhaus. Und jetzt will sie Fotos als Beweise, dass es dem Kind gut geht. Ich dachte, ich zäume es von hinten auf. Ach, zäum dich selbst von hinten auf. Fuck. Du, könnte ich dann zumindest die Windeln... Verpiss dich, raus aus unserer Gruppe. Bleibt wohl nur die Offline-Lösung. Mülltonnen. Ja, oder? Quit. Hey. Hey. Toller Blog. Ach. Herzlichen Glückwunsch zum Kind. Aha. Gibt's noch Babywindeln oder haben Sie den Laden leer gekauft? Die Mutter stillt, oder? Ja. Ja, dann ist tonnenweise Senf bestimmt nicht das Richtige für Sie. Ich esse viel Wiener. Aha. Petra liest meinen Blog und gratuliert mir. Ich dachte, die Gegend ist doch sonst so anonym. Woher kennt er mich überhaupt? Nee. Die haben ein Foto von mir auf dem Blog. Oh, scheiße. War ja klar eigentlich. Nur mir nicht. Irgendwie. Egal. Ich habe anderes zu tun. Windeln einscheißen. Und? Nee, das nicht. Und hochladen. Voila! Überschrift, was so ein kleines an Windeln verbraucht. Punkt, Punkt, Punkt. Es scheißt einem förmlich die Haare vom Kopf. Hä? Eine Mail aus der Redaktion. Nick, hör mal, die Überschrift, die du da vor kurzem... Also Nick, sonst hast du ja einen sehr sensiblen Umgang mit dem Thema, Nick, aber vom Kopf scheißen, das geht nicht, Nick. Wir ändern. Wir machen nach dem Punkt, Punkt, Punkt einen Seufz und streichen den Rest. Nick, das gibt dir so eine feminine Seite. Der neue Mann und so, Nick. Und sag mal, Nick, die Windeln. Hat der kleine Dünnschiss? Wie Nick sich ein Kind beschafft. Mama, es geht wirklich nicht. Aber Nick, ich bin die Oma. Mama, ich weiß. Du, wir finden eine Lösung. Ich rufe dich morgen zurück. Aber wirklich morgen? Ja. Ich brauche ein Kind. Sie suchen einen Babysitter? Nehmen Sie mich. Ich bin vor kurzem gerade selbst Vater geworden und... Ah. Nick, sind Sie das? Dieser junge Vater von Baby Online? Woher wissen Sie das? Das Foto. Das zeigt nur einen Schreibtisch. Den ich neulich auf Ihrem Blog gesehen habe. Wahnsinn. Warum bieten Sie sich als Babysitter an? Haben Sie an einem nicht genug? Doch, aber er braucht Gesellschaft. Warum schreiben Sie das nicht auf Ihrem Blog? Ist doch total sympathisch, da bekommen Sie bestimmt viele Zuschriften. Ich wollte das nicht so öffentlich machen, wegen... Naja, wegen der Persönlichkeitssphäre des Spielkameraden. Sehr überlegt. Es gibt Zufälle, die gibt's nicht. Also wir haben hier einen Notfall. Meine Frau hat ein Vorstellungsgespräch und ich muss zum Zug. Wir können tatsächlich einen Babysitter gebrauchen. Da man sie ja quasi kennt. Ich hol ihn auch ab. Eine Frage. Wie alt ist er denn? Er? Sie. Ah, ein Mädchen. Ja, wie schön. Sieht man das? Was meinen Sie, sieht man das? Nichts. Also vergessen Sie es. Ich meine, wie alt ist sie denn? So wie Ihre in etwa. Ah. Wir würden sie nicht jedem geben. Aber Sie sind ja quasi ein Promi. Oh, ja. Dass Sie sowas machen, sich im Netz als Babysitter anbieten, gibt's da noch andere Gründe? Verdient man als Journalist so schlecht? Na, Vorsicht, Vorsicht, ja? Sonst überlege ich es mir nochmal anders. Nein. Lassen Sie uns die Details besprechen. Mhm. Sie müssten hierher kommen. Ginge das? Klar, Deal. Wie der Mutter des Kindes Nicks Vaterschaft nicht gerade gefällt. Nick? Oh. Ja, oh. Du bist also Vater geworden. Ist ja wunderbar. Du, ich kann das erklären. Ich erkläre dir jetzt mal was. Du nimmst sofort das Foto von mir, dir und deinem Sohn von diesem Block runter. Das kann ich das nicht. Das kannst du nicht? Lilith, ich hätte dich fragen sollen, aber es ist einfach so passiert. Du weißt doch, wie lange ich keine Arbeit hatte. Und jetzt, Mann, hast du eine Ahnung, wie viele Klicks ich gerade bekomme? Mit meinem Sohn. Lilith, das weiß doch keiner. Und ich bin auch drauf. Ich wusste nicht, dass die Redaktion das Facebook-Bild... Wie kommen die überhaupt dazu? Aber das liegt nur daran, dass ich ihnen keine neuen Bilder geliefert habe. Nur daran. Nick, du nimmst dieses Bild runter. Du beendest diese Aktion. Lilith, lass uns das bitte in Ruhe besprechen. Ich kann jetzt nicht. Und außerdem, du hast doch das Bild auf meiner Timeline gepostet, ohne mich zu fragen. Das ist etwas völlig anderes gewesen. Ach ja? Weißt du eigentlich, was hier los war? Und jetzt... Naja, jetzt ist es eben so, wie es jetzt eben so ist. Es ist jetzt so, wie es eben ist? Wofür hältst du das hier? Für Adam, Eva und das Paradies? Naja, wenn er kein sein soll, dann geht's schlecht aus. Kannst du die Sprüche lassen? Entschuldigung. Lilith, können wir nicht zusammenarbeiten? Ich weiß, ich hätte dich fragen sollen, habe ich nicht gemacht. Aber nun, was hältst du davon? Also, die zahlen gut gerade. und du bist alleinerziehend. Wir könnten doch da... Du nimmst das Bild runter und beendest diese Story. Oder du bekommst solchen Ärger, sag ich dir. Du kriegst solchen Ärger. Das kannst du dir nicht vorstellen. Lilith, bitte. Ich habe keine Lust, meinem Sohn irgendwann mal seine Online-Vergangenheit erklären zu müssen, weil ich harmloserweise seinem Patenonkel ein Bild von ihm geschickt habe. Zufälligerweise öffentlich auf seiner Timeline, sodass alle sehen konnten, wie ich Vater wurde. Entschuldige, Patenonkel. Diese Feinheit haben nicht so interessiert, oder? Du, das Opfer, das war ehrlich gesagt ich. Weil du nämlich... Du hast 24 Stunden, dem Ganzen ein Ende zu machen. Lilith? Wie Nick mit einem Shitstorm konfrontiert wird und was er tut. Du bist schon ganz schön süß. So, jetzt muss der Babysitter aber mal an die Arbeit. So, die gewünschte Babyhaut. Online. Sieht man Unterschied, ob Mädchen oder Junge? Ich brauche Lilith gar nicht. Ja, du Süße, du, wir schaukeln das Baby alleine, richtig? Ja. Oh, Nick, süß das Babybeinchen. Und das Ärmchen. Schöne Ausschnitte. Die Kleine hat schöne Augen. Die? Stimmt. Ein Junge, oder? Ja, ein Junge, mein Junge. Was? Wenn ihr lesen wollt, wie schmählich mich Nick hintergangen hat, dann hier der Link. Also bitte. Ja, er hat mich geschwängert und dann im Stich gelassen. So sind sie, die modernen Männer. Und warum hat er dann das Kind? Besonders perfide. Es ging mir schlecht und er hat mir das Jugendamt auf den Hals gehetzt. Aber wer stillt denn das Baby? Nicks neue Freundin, die auch schwanger war. Hä? Ja, er hat zwei Kinder. Diese Babyärmchen und Beinchen sind nicht von meinem Kind. Stopp, das ist Unsinn. Bitte verlassen Sie diese Seite. Wenn ihr mehr lesen wollt, hier www.wienickmichschwängerteunddannverließ.de. Blödsinn, ich hatte nie Sex mit der Mutter des Kindes. Nick, was schreibst du denn da? Doch, ich meine, ich bin durcheinander. Zu wenig Schlaf, ihr wisst ja. Kinder. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie schreibt, bist du... Der Chef im Chat. Oh nein. Nick, was geht da vor? Eine ganz miese Masche. Das ist eine Ex von mir. Nick, wir würden dich morgen gern sehen. Mit dem Kind. Lässt sich das einrichten? Na klar. Lieber Nick, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag mit deinen beiden Kindern, deine Eva. Eva? Was soll denn Eva? Geh ran, komm, geh ans Telefon. Ja? Lilith, warum tust du das? Ganz einfach, weil du es nicht aus dem Netz genommen das hast. Das kann ich nicht mehr und wie gesagt, du hast den Stein ins Rollen gebracht. Du hast es ohne mich zu fragen gepostet. Seit wann muss man beim Posten vorher fragen? Ja, das könnte ich ganz genauso sagen. Nicht ganz dasselbe. Immerhin warst du bei uns und hast ihn auf dem Arm gehalten, aber alles, was du seitdem geschrieben hast... Mann, das sollte ein vierwöchiges Projekt sein und dann beendet für immer, verdammt nochmal. Naja, und da du es nach 4 Tagen nicht beenden wolltest, geht es nun weiter. Und glaube mir, du wirst länger als 4 Wochen daran denken. Guck mal unter Hashtag EvaSnick viel Spaß. Mann, das ist doch alles einfach jetzt nicht wahr. Schon lange nicht mehr. Hashtag EvaSnick. Wie Nick mich verließ, wie Nick mich betrog, wie Nick mich... Das darf nicht wahr sein. Nee. Quit. Also neue Nachrichten 200? Nick. Ach, stimmt das, dass du... Nick, wo ist Husten dabei? Geht doch. Hast du sie wirklich verlassen, weil die ihre Stellungen während der Schwangerschaft so brav waren? Lilith, du willst Krieg? Okay, bitteschön. Hashtag Wahrheit Nix Lilith. Wie Nick aufhört, Vater zu sein. Kein Kind? Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Ja, hättest du mir das denn nicht sagen können? Du, wir haben ein Experiment durchgeführt. Wie? Naja, wie sehr Menschen dem glauben, was sie online sehen. Du hast mit mir herumexperimentiert? Mama, ich hatte Schweigepflicht, es tut mir leid. Ich gehe jetzt. Ruf nicht an. Mutti. Ruf lange nicht an. Aber es fällt dir ja nicht gerade schwer. Mama. Komm hier nicht mit Mama. Du Online-Papa. Heißt es wohl. Mama. Mama. Oh. Oh nee, schon wieder 100 neue Nachrichten. Was Lilith dir angetan hat, ist ja das Letzte. Während der Schwangerschaft fremdgehen? Kein Wunder, dass du das Kind... Mir reicht's. Das ist überhaupt die Lösung. Nick, da bist du ja endlich. Wo ist das Kind? Es gibt kein Kind. Es gibt kein Kind? Es war ein soziales Experiment. Wie bitte? Kannst du das erläutern? Ich habe untersucht, wie Menschen auf Fotos reagieren. Wie schnell man ihnen eine Geschichte erzählen kann. Für eine Studie. Und unsere Anfrage? War Teil des Experiments. Ich wollte eigentlich was sagen, aber andererseits habt ihr auch nicht überprüft, ob ich wirklich Vater geworden bin. Dann war das Foto... Ein Fake. Oh, und diese empörte Frau. Schauspielerin. Nick, das ist eine ernste Sache. Ich glaube, du erfasst die Tragweite nicht ganz. Wir werden uns trennen müssen. Hier ist meine Kündigung. Wie ich sehe, bist du auf alles vorbereitet. Eins noch. Es wird darüber berichtet werden. Nick, wenn du das tust. Wenn du das tust. Ich habe gleich um eins einen Interviewtermin. Connected. Die Schauspielerin dreht durch. Sie tut so, als sei es eine wahre Geschichte, noch nicht nach diesem Mal. Sie versucht, mich zu erpressen. Interessant. Wissen Sie, sie wollte auch mit uns sprechen. Was? Können Sie nun bitte Ihre Sicht der Geschichte darstellen? Das ist mein Kind. Und das ist das Foto, das uns alle 13 zeigt. Ja, genau. Ich hatte erwähnt, dass ich Frauen... Ach, okay. Wie Nick den Fake faked. Danke für das Gespräch. Ja, gern. Eins noch. Warum haben Sie das Ganze jetzt aufgedeckt? Die Schauspielerin dreht durch. Sie tut so, als sei es eine wahre Geschichte. Neulich dachte ich sogar, sie versucht mich zu erpressen. Interessant. Wissen Sie, sie wollte auch mit uns sprechen. Was? Hallo, Nick. Würden Sie nun bitte Ihre Sicht der Geschichte darstellen? Hier, das ist mein Kind. Und das ist das Foto, das uns alle drei zeigt. Ja, genau. Ich hatte erwähnt, dass ich Frauen mit Kindern gecastet hatte, nicht wahr? Ja, hatten Sie. Also, was Nick vielleicht verschwiegen hat. Der Junge ist wirklich sein Sohn. Was? Ach, bitte. Im Ernst, das wusstest du noch nicht, Nick. Ich hätte es dir erst in ein paar Jahren gesagt. Sie beide waren ein Paar. Ein One-Night-Stand trifft es eher. Du erinnerst dich doch, Nick, oder? Lilith, willst du wirklich so eine Behauptung aufstellen? Es ist ganz einfach, oder? Hier ist der Vaterschaftstest. Weißt du, als du da warst, hast du den Kamm im Bad benutzt. Du erinnerst dich doch, oder? Das ist haarsträubend. Ich finde das sehr... Darf ich das sehen, bitte? Aber natürlich, selbstverständlich. Das ist ein Fake. Sowas kann jeder herstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Das mag sein. Ich finde sie beide wirklich sehr beeindruckend. Ich finde, das geht langsam zu weit. Ah ja, was geht denn zu weit, Nick? Nick, ist das überhaupt dein Name? Entschuldigt. Ein Anruf. Nick? Ja? Diese Live-Schaltung war sehr interessant. Eine außergewöhnliche Art, sich zu bewerben. Wir vom Zentrum für politische Aktionen sind sehr beeindruckt. Hey, was? Ja, ich wusste, dass du kommst. Hast du an deinem Blog geschrieben. Ich wollte Zeugen haben für das, was du sagen würdest. Wir haben gerade ein Projekt mit der Familienministerin geplant, bei dem wir sie gerne an Bord hätten. Echt? Es geht um diverse, anspruchsvolle Fakes, die durchgeführt werden müssen. Ihre Fähigkeiten haben uns alle überzeugt. Ja, das ist nett. Das ist wirklich sehr nett. Verraten Sie uns auch, wie Sie wirklich heißen? Naja, Nick, wie sonst? Herzlich willkommen, Nick. Das nächste Projekt bei uns ist Ihr Baby. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen an Bord. Aber... Ich bin... Auf Wiedersehen, Printblattler. Auf Wiedersehen, Eva oder Lilith. Auf Wiedersehen, Kind. Ich habe jetzt einiges zu tun. Das war das Hörspiel Nick's Baby von Maya Dasgupta. Die Mitwirkenden waren Jonas Bolle, Frederik Bott, Jessica Kuhner, Nico Eleftheriadis, Luzi Emons, Sandra Gerling, Andrea Hörnke-Tries, Matti Krause und Maren Ulrich. Die Regie hatte Marc Ginzler. Eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2015.